reich sein, modern sein, megakulturell sein, kassieren gehen, Trauben lesen, immer alles besser wissen. Bingen ist wohl für die Sau, nur noch Landesgartenschau. Pflastert alles zu mit her, das macht uns echt das Leben schwer. Reich sein, modern sein, megakulturell sein, kassieren gehen, Trauben lesen, immer alles besser wissen. Mal schauen, wo noch ein Haus in passt, dafür wird jetzt Geld verpasst. Wo jetzt ein Kind noch spielen kann, ist Unterhang wohl entgangen. Geht mir die Landesgartenschau auf den Sack. Scheiß Colin Langen, Bingenstadt!